1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Falle Internet. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die wie auch immer im Internet abgezockt wurden. Damit Leuten, die auf Lügner oder Kriminelle im Internet reingefallen sind. Und mit Leuten, von denen intime Daten ungewollt ins Internet gelangt sind. Vielleicht auch mit Leuten, die sich selbst falsch im Internet ausgeben und somit zur Falle für andere werden. Vielleicht seid ihr etwas korpulent und älter und gebt euch im Chat als rank und schlank und blond aus und weiß ich was und versucht so die Leute zu locken. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Falle Internet, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, mein erster Anrufer heißt wie ich mit Vornamen und ist 21. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Hallo Jürgen. Ja, Falle Internet. Du hast angerufen. Genau, und zwar, also, es passt jetzt vielleicht nicht ganz ins Thema, aber mein Problem ist es so, man könnte sagen, ich bin quasi in die Falle geraten, dass ich im Internet gerne nach älteren Damen suche für Sex. Kontakt, ja, Webcam-Sex, ja. Und so Geschichten. Nach älteren Damen suchst? Ja. Wie viel älter? Ja, also es gibt da eigentlich keinen, bis 50, sage ich immer, ist das so. Bis 50? Also, ja. Da ist die Grenze bei dir? Genau. Ja. Und was willst du dann mit den Frauen machen, wenn du sie gefunden hast? Oder was machst du mit den Frauen? Was möchtest du mit denen machen? Ja, am liebsten dann natürlich nett mit denen unterhalten ein bisschen, dann versuchen darauf hinzuarbeiten, dass sie dann vielleicht mal mit mir ein bisschen gewagtere Dinge ausprobieren über die Kamera. Ja, also du hast eine Kamera. Ja. Das heißt, du kannst dich dann mit den entsprechenden Frauen verbinden. Du kannst die Frau sehen im PC, auf dem PC in so einem kleinen Fenster und umgekehrt auch so. Genau. Ja. Also ich benutze auch eine Software für. Ja. Das ist alles auf Chaträumen basiert. Ja. Und die Kamera ist dann mit eingebunden in den Chatraum. Ja. Und dann kann man sich halt, ist halt das Profil angegeben, kann man die Daten sehen, Alter, Herkunft. Mhm. Und dann suche ich mir halt immer bestimmte Damen raus und dann fange ich halt an, mit denen zu schreiben. Ja. Und das läuft letztendlich immer auf Erotik und Sex hinaus? Es kommt immer ganz drauf an, wie ich gestellt bin und na klar, versuche ich es gerne schon zu schaffen, aber es gibt auch so Tage, da einfach mal nett unterhalten, ein bisschen Smalltalk. Mhm. Wie war es so, wie war der Tag und ja. Ja. Nun heißt die Sendung ja Falle Internet. Ja. Wie ist das bei dir eine Falle? Ja, man könnte sagen, ist schon zur Sucht geworden. Ach so, also verstehe. Ich mache das, also wirklich, wenn ich von der Arbeit wieder da bin, abends täglich noch stundenlang. Jeden Abend? Ja, jeden Abend. Wie viele Stunden lang? Wie viel? Also 2 Stunden Minimum, ja. Abends noch. Und kann das auch mal eine Nacht lang dauern. Ja. Und am Wochenende auch? Ja. Ja. Da noch extremer. Ja. Wie lange machst du das schon? Also den Kontakt mit älteren Damen suchen, das habe ich also erst noch nicht so lange festgestellt, dass ich es so interessant finde. Mhm. Es kam eigentlich eher zufällig, weil ich habe mich mit einer Dame unterhalten und die meinte dann so, ja, könnt ihr mal was ausprobieren? Und meint, sie hat mich drauf angesprochen, ob man es nicht mal ausprobieren wollte. Mhm. Da meinte ich so, ja, habe ich zwar noch nie gemacht, aber natürlich, warum nicht? Ja. Und was wollte sie ausprobieren? Ja, wie es so ist, dann halt Campsex. Ach so. Sie meinte, sie hat da auch noch nicht so viel Erfahrung drin. Also. Hat mich aber vorher schon mit ihr nett unterhalten. Ja, und dann ist das so gekommen. Erzählst du den Menschen, die das nicht wissen, die das noch nie gemacht haben oder denen man das noch nicht erzählt hat, was bedeutet das, Chemsex zu machen? Ja, man sitzt quasi vor seiner Kamera. Ja, vor dem PC. Hat sein Gegenüber, ja. Sieht den auch. Ja. Und ja, befriedigt sich selber. Ja. Und schaut zu, wie der andere sich auch genau. selbst befriedigt. Und versucht sich da natürlich, holt sich da Fantasien und Anregungen ja. beim Gegenüber. Ja. Ja. Und lebt das dann aus. Chattet man währenddessen auch? Es kommt immer ganz drauf an. Es gibt welche, die wollen. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt welche, die wollen dann nochmal, dass man ein bisschen, wie nennt man das denn, dreckiger wird, so dass man halt beleidigend wird. Ja. Oder manche haben das auch so, ja, wie als ob man Kuschelsex hat, denn ja. das Ganze liebevoll gestaltet oder einfach auch nur das ganz stumpfe Verstehe. Sich sehen und dann... Sieht man die Gesichter? Zeigt man das Gesicht? Ja, das zeigt man. Das zeigt also, man. Ist ja auch heikel, ne? Das kann ja irgendwie aufgenommen werden und irgendjemand stellt's ins Netz und dann sieht man dich, wie du dich selbst befriedigst. Können alle sehen. Ja klar, aber da habe ich den Vorteil, ich treibe mich meist eher so im amerikanischen Raum rum von den Chaträumen. Ach so, ja. Ach so. Das ist dann so, jetzt hast du gerade gesagt, dass das schon so eine Art Sucht ist für dich. Du hängst jeden Tag davor, hängst am Wochenende davor. Hast du eine Freundin? Nein. Hast du realen Sex noch? Das letzte Mal vor einem Jahr. Oh. Ja. Das ist natürlich bedenklich, ne? Ja, ein bisschen. Würdest du sagen, dass sich dieser Online-Sex mehr interessiert mittlerweile als der reale Sex? Das ist, weiß nicht, da bin ich zwiegespalten. Also, klar, im Real Life ist das natürlich schon wieder eine andere Sache, aber ich... Es ist halt das Interessante, online kann man halt viel mehr Leute kennenlernen und auch ein verschiedenes Spektrum an Arten von Menschen, wie die drauf sind. Aber man könnte sich ja zum Beispiel auch mit einer Person mal real treffen. Ja, das ist dann wieder so ein, die meisten Menschen haben da sehr viel Hemmungen. Also ja. Es ist auch so, wenn man lange mit einer Person geschrieben hat und das dann ausprobiert hat, manche brechen dann sogar den Kontakt ab. Mhm. Oder. Also du hast dich noch nie real mit einer Person getroffen? Nein, nee. Noch nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist in dem Moment bedenklich, wenn man sich immer mehr abkapselt in diese Cyberwelt und dass man den Kontakt zum Realen verliert. Ja, das ist auch so. Man verliert auch die Zeit, wenn man schreibt. Also, das glaube ich. Das ist total crazy, wenn man dann, ja. Man setzt sich meinetwegen um 22 Uhr vor den Rechner und dann ist intensiv am Chatten. Plötzlich ist es 2 Uhr nachts. Genau, ja. So ist das. Mhm, ja. Also ich finde wirklich, es ist ja okay, wenn man sowas auch macht, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber ich finde, die Grenzlinie ist da, wenn man merkt, dass man gar keine Lust mehr hat auf reale Begegnungen mit Menschen. Ja. Und dann fängt die Sucht, glaube ich, an. Das ist übrigens in der Psychologie mittlerweile ein immer größer werdendes Thema, ja auch in den therapeutischen Praxisen, dass es online-süchtige Menschen gibt, auch Sex-online-süchtige Menschen. Wo sich ganze Therapeuten-Generationen, na Generationen nicht, aber für ganze Kompanien von Therapeuten jetzt mit beschäftigen, wie man da gezielt vorgeht. Aber ich glaube, bei dir ist das noch so ein Punkt, wo du es selbst noch steuern kannst, wo du noch nicht Therapie nötig bist, glaube ich nicht. Hey, so, ich glaube, da habe ich den Vorteil halt, dass ich noch ein sehr gepflegtes Umfeld habe und ja. auch. Also du hast auch noch Freunde und Bekannte. Genau. Gehst auch noch raus. Ja, aber die wissen halt nichts von meinen Vorlieben. Echt? Keiner weiß das? Nee. Auch nicht irgendwie, auch nicht der allerbeste Freund oder so? Nee. Also die sind da in dem Thema gar nicht so aufgeschlossen. Mhm. Das wäre heikel, wenn die das wissen würden. Oder sie machen es genauso wie du und die erzählen es dir ja auch nicht. Kann ja auch sein. Ja. Man weiß es. Kann sein, dass du selber auch betreiben. Ja, vielleicht. Wenn man sich dann mal zufällig treffen sollte. Ja. Als du deine Freunde noch hattest, hast du das auch gemacht damals? Da noch nicht. Da noch nicht. Also seit einem Jahr dann erst so richtig volle Kanne. Ja. Ja, also hab dich im Auge, Jürgen. Und bau ab und zu mal was Reales ein. Ich glaube, das erdet dich dann wieder. Ja, ich glaube, das wäre vom Vorteil. Absolut. Nicht, dass wir in dem Jahr nochmal telefonieren und du sagst, ich bin völlig verrückt und ich bin nur noch im Netz und hab nur noch, ich werde nur noch geil im Netz. Ja. So habe ich es gelesen. Es gibt viele, die dann nur noch sexuell erregt werden, wirklich im Netz und nicht mehr, wenn eine reale Person dabei ist. Ja, also, In diesem Sinne, sei, beobachte dich scharf und triff dich doch mal mit so einer netten 48-jährigen Frau, wenn du Interesse daran hast. Ja, ich versuch's mal. Was interessiert dich denn so an den älteren Frauen? Ja, das, die Reife. Allein die, die sind erfahren, ja, haben Ahnung, ist es nicht mehr. Ja. So, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie auf meiner Altersebene schon zu alt. Also ich fühle mich ja geistig älter, als dass ich bin. Ja, es gibt ja wunderbare 45, 50-jährige Frauen. Also, na klar, ja, die können auch gut aussehen. Absolut, ja. Das ist ja noch kein Alter. Nein, natürlich nicht. Jürgen, also ich wünsche dir einen guten realen Kontakt mit einer Frau in diesem Alter. Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. So, ihr Lieben, heute ist eine Premiere. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Der Fernsehzuschauer, der Aufmerksame, wird schon gesehen haben, dass hier was steht, was hier eigentlich nicht stehen soll. Nämlich hier steht ein Laptop. Und da wir heute eine Sendung, eine Internetsendung haben, wo es ums Internet geht, wird heute auch etwas Internetmäßiges hier bei uns passieren. Denn ich werde jetzt mich bei Twitter anmelden. Und ab sofort sind wir von Domian bei Twitter. Und unser Name, da es ja mehrere Domians mittlerweile schon gibt, das sind alles Fakes, also das bin nicht ich und das sind nicht wir hier von der Redaktion. Unser Originalname heißt Red Domian und Red ist die Ablösung von Redaktion, also R-E-D Domian. Ein Wort, Redaktion Domian. Und ich würde vorschlagen, ich mache jetzt mal einfach hier so die erste Begrüßung. Bin hier bei Twitter drin. Jetzt schreibe ich mal Hallo. Hallo. An alle Twitterer. Hier ist Domian. schön, dass ihr auch hier seid. So, und ab die Post. Und sorry, irgendetwas ist schiefgelaufen. Versuche deinen Tweet in einer Minute nochmal zu senden. Na super, das ist ja super. So lieben wir es. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich habe da alles richtig gemacht. Gut, in einer Minute versuchen wir das nochmal und dann muss das ja irgendwie funktionieren. Wir machen weiter mit der Sendung. Die Sendung heißt Falle Internet. Ich möchte gerne mit euch reden, mit euren schlechten Erfahrungen, über eure schlechten Erfahrungen im Internet. Und ich begrüße sehr herzlich jetzt die Nicole und Nicole ist 35. Guten Morgen. Hallo? Hallo. Nicole, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich bin 35. Schön, dass du auch da bist. Ja. Twitterst du auch? Nee. Nee. Mittlerweile nicht mehr. Ne? Nicht mehr, also du bist rausgegangen. Ja, wir sind jetzt ab sofort unter Red Domian dabei. Vielleicht auch schon mal tagsüber. Mal sehen, wie wir so Zeit und Lust und Laune haben. Nicole, Falle Internet. Du hast dich gemeldet bei uns. Warum? Ja. Erzähl. Was soll ich erzählen? Ich mache eigentlich das Gleiche, was du machst. Ne? Ich spiele Psychologin im Internet. Ja. Das heißt, ich bin für alle da, ne? Ja. Und versuche für die Leute, die ganz ehrlich, wir sind ja alles verkappte Existenzen hier, ne? Da zu sein, ne? Kurze Frage, ja, kurze Bitte. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Könntest du den Hörer direkt nehmen? Das klingt besser. Okay. Ja. Okay. Ja, so ist besser. Also du bist... Mach das Gleiche wie du quasi. Ja. Ne? Und wer schreibt... Online. Und wer schreibt dich an? Wer mich anschreibt, ich bin auf einer Seite, auf einer Videoseite, ne? Und eigentlich schreibt mich jeder an, der dann gerade Probleme hat, ne? Ja. Und dafür bin ich dann auch da, ne? Bist du kostenlos? Ich bin kostenlos. Ja, muss ich mal fragen, ja. Nein, ich mach das, wie kennst du das doch, ne? Helfersyndrom oder so, ne? Ja. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt bei euch arbeiten würde, würde ich bestimmt irgendwie... Also, du bist keine ausgebildete Psychologin? Nein, ich habe Erzieherin gelernt. Erzieherin. Und genau. Wie viele Stunden am Tag bist du online? Kommt drauf an, ne? Also die Kiste ist den ganzen Tag an, aber ich gehe einkaufen, ne? Und mache meine Dinge, ne? Ja. Aber ich muss dazu auch sagen, ne? Ich bin immer für jeden da. Ja, ich habe auch schon jemanden eingewiesen. Wie geht das denn, wenn du chattest ja nur mit den Leuten? Ja, nicht wirklich. Ne? Es ist eine Community, ne? Die viele User hat. Ich sag immer, ich kann nur mit einem telefonieren, ne? Aber mit vielen kommunizieren auf dieser Seite. Ne? Achso, das heißt, du telefonierst auch ab und zu mit Leuten, die dir dann die Nummer geben? Oder wie? Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, aber eigentlich, ne? Bin ich da, ne, um irgendwie ein Opfer zu sein oder irgendwie einen Mann zu finden, sondern ich bin einfach für die Leute da, ne? Das gleiche, was du jetzt tust. Ja. Nun meldest du dich aber zu dem Thema Falle Internet. Bist du eine Falle für die Leute? Ich bin ein Fall für alle Fälle. Das musst du so sehen. Ich bin keine Falle, aber ich sehe die Falle, was die Leute mir erzählen, ne? Ich muss doch schon jemanden einliefern lassen. Leider, ne? Aber wie kannst du jemanden einliefern lassen? Ja, indem ich die Polizei, ne, anrufe, ja, und sag, ne, der Mensch, ne, hat sich gerade hier an der Kamera gezeigt, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Du siehst die Leute auch. Ja, klar. Ja, man sieht das, ne? Also die sehen dich und du siehst die Leute. Genau. Das ist auch so ein Cam-Raum, wo man sich dann gegenseitig sieht. Nein, also eigentlich nicht. Also man, die Videos sind verzögert, ne? Man macht Spaß, ne? Aber die Leute, die dann wirklich Probleme haben oder, ne, die mich anrufen, ne, sagen, mach mal die Kamera an, ne? Und dieser Mensch hat sich dann geschnitten, Tabletten gegessen und da musste ich einfach reagieren, ne? Du hast also, quasi in deinem Bild im PC gesehen, dass der Mensch sich da verletzt hat und genau, Tabletten ganz, genommen hat. Also wo höchste Gefahr angesagt war. Ganz genau. Ja. So, und ich meine, ich hätte ja nicht hinlegen können. Ich musste ja reagieren. Ja, okay. Jetzt siehst du das auf deinem PC, in deinem Fenster, dass da sowas passiert. Ja. Dieser Mensch hat sich ja wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mit dem realen Namen gemeldet. Wie kannst du die Polizei benachrichtigen? Die wissen dann gar nicht, wohin sie fahren sollen. Doch, pass mal auf. Du musst das so sehen, weißt du? Man kennt sich ja, ne? Sonst würden die ja nicht mit mir reden, ne? Also ist ein bisschen anders noch als bei dir, ne? Die sind ja dann noch... Ich bin ja eine ganz nette, ne, und versuche immer den Hintergrund festzustellen, ne, so, und hab dann gesagt, also er wollte die Kameraübertragung und hat sich dann gestellt, ne? Und dann habe ich versucht, ne, was rauszubekommen. Das heißt, hab gefragt, ne, hör mal, wie sieht's aus, ne, ich würde dich gern besuchen kommen und so, ne, wo wohnst du denn? Ach so, ne? Verstehe. So nach dem Motto, ne, so, dann hier die Polizei angerufen, gesagt, so und so sieht's aus, ne, dann sagten die, können wir hier nichts machen. Haben mir die Telefonnummer von der Polizei dort gegeben. So, und die kamen rein und zum Glück, ich war immer noch an der Kamera, ne? Die kamen rein, er hat dann gesagt, ihr habt gar nichts gemacht, ne? Sag Bescheid. Aber zum Glück haben sie mitgenommen. Ich hatte sie also, noch an der Kamera. Du hast das auf der Kamera in deinem Bildschirm gesehen, dass die Polizei in die Wohnung reinkam. Ganz genau. Aber wie kamen die in die Wohnung rein? Hat er aufgemacht. Er hat aufgemacht. Hat geschellt. Und währenddessen lief die Kamera weiter. Natürlich, ja. Das ist ja bizarr. Das war aber auch super so, weil ganz ehrlich, ich hätte nicht ins Spiegel gucken können, weißt du, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Wie viele Leute sind denn bei dir da so in deiner Community, oder wie man das nennt? Du, kann ich dir gar nicht sagen. Das sind 20 bis 50 Leute und man kennt sich halt so, ne? Ja. Wie gesagt, ne? Weißt du denn, was aus diesem Mann dann geworden ist? Ja, also mittlerweile, er ist wieder rausgekommen. Ich möchte nicht sagen, in Anführungszeichen leider, ne? Er hat sich selber entlassen er braucht heute noch Hilfe, muss ich so sagen, ne? Ja. Definitiv. Ja. Stößt du denn da manchmal auch an deine Grenzen, dass du merkst, naja, das ist jetzt doch sehr pathologisch und sehr schwierig, ich komme da nicht weiter? Nein. Nein? Nein, definitiv nicht. Wir hier, oder ich ja schon. Das, ja, du vielleicht schon. Deswegen bin ich froh, dass ich meinen Diplompsychologen im Hintergrund habe. Ja, sowas habe ich nicht, aber vielleicht kann euer Fernsehen mir sowas mal spenden. Nee, aber mal ganz ehrlich, nein, ich bin halt dafür da, ne? Und das weiß ich auch, weißt du? Und, also quasi als gute Freundin, mit der man sich so austauschen kann. Ja, und der Mann, wie gesagt, ne? Also wie gesagt, du, mit mir, ne? Wenn du ein Problem hast, so mehr, ne? Sag es mir einfach, ne? Wir werden da schon klarkommen. Ich werde dir da schon helfen. Bietest du mir an? Biete ich dir an. Definitiv. Sehr ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber ich biete dir an. Gut, Nicole. Okay, dann ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt kommt der zweite Twitter-Versuch. Also geschrieben habe ich ja gerade hier schon an alle Twitterer. Hier ist Domian, schön, dass ihr auch hier seid. Man muss ja irgendwas Nettes schreiben, damit man sicher. So, jetzt. Ja, das kann doch nicht sein. Das steht hier schon wieder. Sorry, irgendwas ist schiefgelaufen. Versuche deinen Twitter in einer Minute nochmal zu senden. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich würde mal eigentlich meinen Redakteur, den Mark, hier reinbitten. Der könnte sich das mal anschauen. Oder der macht das von draußen. Ich lese hier gerade, Mark macht das für dich. Macht Mark das hier drin für mich oder macht das von draußen? Ah, Mark macht es also von der Regie aus und gibt das dann ein. Irgendwas blockiert hier. Das ist immer so, ne? Das ist wirklich immer so. Ich habe so oft schon im Fernsehen irgendwelche Sachen gesehen, wenn Leute das gemacht haben. Man hat es vorher getestet und geprobt und genau dann, wenn es dann live schön funktionieren soll, funktioniert es nicht und man sitzt da wie so ein Depp vor dem Laptop. Na gut, ihr werdet es mir verzeihen. Aber vielleicht bin ich auch gar nicht schuld. Es geht weiter mit Barbara. Barbara ist 53. Guten Morgen, Barbara. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Falle Internet. Ja. Erzähl. Ja, bei mir geht es also darum, dass ich so Abzockern aufgesessen bin. Ja. Ja. Großes Problem, schwierige Sachen bisweilen. Ja, da bin ich auch nicht die Einzige und deswegen habe ich mich jetzt auch mal bei dir gemeldet, ja, weil ich einfach das mal öffentlich machen will, ja, dass man sich von diesen Leuten nicht einschüchtern lassen darf. Hast nicht? Du denn Geld gezahlt? Nein, habe ich nicht. Wie viel ich Geld solltest du zahlen? Habe ich mich, Gott sei Dank, habe ich recherchiert im Internet und bin sofort auf Seiten von Betroffenen und Geschädigten gestoßen. Mhm. Und jetzt bin ich eben in so einem Forum, das heißt Ratgeberrecht Deutschland. Mhm. Und da geht es speziell auch um diese Firma. Ja. Ich weiß nicht, darf ich die nennen? Nee, das würde ich mal jetzt nicht sagen. Dann lassen wir das. Ja. Auf jeden Fall bieten die Seiten an, wo man Fabrikverkauf, Verbindungen eben zu Fabrikverkauf, Outlet-Centern und so. Also und alle möglichen Produkte betreffend. Ja. Also von Möbel von bis Möbel, Kleidungsstücke, sowas. Tiernahrung, alles. Alles. Und ich bin da eben im Sommer drauf gestoßen. Ich habe bestimmte Schuhe gesucht. Auf einmal so ein Link, Fabrikverkauf. Oh, denke ich, toll. Sparst du Geld? Ja. Beschäftigst du dich mit? Ja. Ja. Dann habe ich das angeklickt. Und dann haben sie auch geschrieben, sie hätten 1400 Adressen, wo man eben preisgünstig einkaufen könnte, bis zu 80% sparen. Mhm, mh. Und dann war da gleichzeitig noch ein Preisausschreiben. Mhm. Und da habe ich mir dann, habe ich eben die Dummheit begangen und habe... Deine Adresse angegeben. Genau. Mhm. Ja. Dann war ich kurz auf der Seite, da war überhaupt nichts Interessantes. Diese Schuhe, die ich da angeblich finden sollte, gab es überhaupt nicht. Mhm. Und habe dann wieder weggeklickt und dann war die Sache für mich erledigt. Ja. Einen Monat später bekam ich dann die erste Mail, mhm, eine Rechnung über 96 Euro. Wow. Da ich ja angeblich von meinem Widerrufsrecht, die müssen natürlich Widerrufsrecht ja anbieten, mhm, wenn es ein Vertrag ist, mhm. Und davon hätte ich ja keinen Gebrauch gemacht. Mhm. Nur ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich da einen Vertrag abgeschlossen habe. Wie konnte ich dann da wieder rufen? Aber was hast du denn angeblich da für einen Vertrag abgeschlossen? Für was? Ich habe es mir aufgeschrieben, gerade noch, als ich wusste, ich werde angerufen. Mhm. Ein Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung einer Online-Datenbank. Ach, das ist ja perfide. Ja. Wie hast du dann reagiert? Wie bist du mit dieser Zahlungsaufforderung umgegangen? Man hört das ja immer wieder in den Medien und auch von der Verbraucherzentrale, dass man solche Sachen nicht bezahlen soll. Mhm, dass man einfach schweigen soll. Ja. Und dann gab es dann gar nicht reagiert. Ja, gab es Mahnungen? Ja, da immer so im einen Monatstakt kam dann eine Mahnung. Und ja, dann war eben die zweite Mahnung, dann bekam ich langsam Panik. Mhm. Das wurde ja auch immer höher. Ja. Und dann eben... ja, habe ich gedacht, bezahlt sie jetzt oder... Ja, dann habe ich erstmal im Internet recherchiert, mhm, und wie gesagt, bin dann auf diese Seite gestoßen, mhm, vom Ratgeberrecht Deutschland und dann habe ich das erstmal gesehen, wie vielen Leuten das passiert ist. Mhm. Und eben das Tolle also, daran ist, dass da wirklich Teilnehmer sind, die sich da nur mit beschäftigen, den Betroffenen da Ratschläge zu geben, mhm, und so informiert sind, mhm, dass ich mittlerweile, ich habe das immer, jeden Tag gucke ich da wieder rein, sind immer neue Geschädigte. Aber man kann sich dem Ganzen ja nur wirklich sehr einfach entziehen, indem man einfach so ein, indem man erstmal seine Adresse nicht angibt. Ja, ne? Also man macht dann eben kein Preisausschreiben mit, das lässt man dann schön sein. Ja, genau. Und da kauft man sich die Schuhe im Geschäft. Das sind ja, vielleicht 10 Euro teurer, ist dann auch egal. Ja, aber irgendwie ist es ja auch schön so, sagen wir mal, im Internet zu surfen und sich was anzuschauen. Ja, ja, ja, aber... Aber ich bin ja mittlerweile auch extrem skeptisch und lasse von fast allen Sachen die Finger, weil man weiß es ja nicht. Es kann ja an jeder Ecke irgendein Fallstrick sein und hinterher hört man die Nachfrage. Ich werde jetzt sowas nie wieder machen. Nur geht es ja noch. Bei dir waren es, ich meine, 96 Euro sind 96 Euro. Aber es hätte jetzt auch viel, viel, viel, viel, viel mehr Geld sein können. Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Aber ich hatte dann einen befreundeten Rechtsanwalt direkt drauf angesprochen erstmal. Und der hat gesagt, diese 96 Euro, das ist immer ein Preis, der taucht bei allem Möglichen auf. Es gibt Unternehmen, die Software anbieten, wo auch man denkt, das ist kostenlos, klickt da drauf, ne, lädt was runter und kriegt dann auch immer diese 96 Euro. Ja. Wie ist denn die Sache dann ausgegangen? Waren die irgendwann still oder gab es Ich warte jetzt noch immer auf meinen, auf den Brief vom Inkasso-Unternehmen. Ich verstehe. Das weiß ich ja durch meine Beziehung, die ich jetzt eigentlich im Forum habe. Das Dritte, was die machen, ist jetzt ein Brief vom Inkasso-Unternehmen. Aber weißt du, das würde mich schon total nerven, mich da so lange mit zu beschäftigen. Ja, aber ich zahle doch nicht. Ja, genau. Nein, ja, sicher. Nein, du hast recht. Jetzt musst du es natürlich machen. Du hast recht. Aber ich meine, so als Vorwarnung, sich gar nicht erst auf irgendwas einzulassen. Nee. Denn wenn was schief geht, dann hat man den ganzen Ärger am Hals. Ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, ich rufe jetzt nur an, um zu sagen, man soll einfach nicht bezahlen, sondern sich dann lieber informieren. Ja, in der Tat hatten wir hier in der Sendung vor einer Weile auch einen jungen Mann. Ja, das habe ich gehört. Der von der anderen Seite war, von einer solchen Firma. Und der hat dann auch den Rat gegeben, einfach nicht zu bezahlen. Ja, einfach das habe ich gehört. Da habe ich jetzt noch gedacht, als du die Tage dieses Thema angekündigt hast, ob dich das irgendwie dazu angestoßen hat, dieses Thema heute. Und unter anderem, genau. Ja, das hatte ich damals gehört. Genau. Ne? Gut, Barbara, also deine ganz klare Botschaft, nicht zahlen, wenn da irgendwelche dubiosen Rechnungen kommen. Ja, genau, man muss das einfach aussitzen. Und es hilft eben wirklich, wenn man da so ein bisschen sich austauschen kann mit Betroffenen. Genau. Weil genau. Die geben einem richtig Mut und manche sind ja auch schon weiter. Die haben das schon mit dem Inkasso-Unternehmen durch. Ja, genau. Wie gesagt, das sind ja auch dann so Sachen, die man gar nicht vorher weiß. Zum Beispiel, als sie mir da mit dieser negativen Schufa-Eintragung gedroht haben. Mhm. Da kriegt man ja sofort die Panik. Kriegt man Angst, ja genau. Ja, aber das weiß ich jetzt auch. Negative Schufa-Einträge dürfen nur Mitglieder der Schufa machen. Ah. Und die Schufa macht sich doch mit diesen Leuten, stecken die sich doch nicht unter eine Decke. Ach, gut, das zu wissen. Gut, dass du das jetzt noch gesagt hast. Weil das schüchtert natürlich die Leute auch ein. Natürlich, ja, das hat mich total eingeschüchtert. Nicht? Aber jetzt hast du dich gewehrt und sagst mit mir nicht. Bitte? Jetzt hast du dich gewehrt und gesagt mit mir nicht. Ja, ich meine, natürlich belastet mich das. Ja. Aber ich werde das jetzt einfach aussitzen. Genau, und dann wünsche ich dir, dass du gut da rauskommst und dann lässt dir schön die Finger von solchen Sachen. Ich werde nie wieder auf sowas drücken. Barbara, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. So, was lese ich hier? Der erste Tweet ist raus. Das ist sehr schön. Also es hat funktioniert von draußen. Da liegt das vielleicht ja an unserer Verbindung, keine Ahnung. Der erste Tweet ist draußen. Und ja, also wir sind bei Twitter und wir heißen Red Domian, R-E-D, die Abkürzung von Redaktion und dann Domian. Und da wir uns im Internet heute ja gut aufhalten, nochmal der Hinweis auf nachtlager.de, die Fanseiten von unserer Sendung www.nachtlager.de. Wir haben schon 481 Follower, das ist ja super, das ist ja super. Das freut mich sehr. Schöne Grüße an alle. So, weiter geht's mit Thomas. Thomas ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Thomas. Ich bin total nervös irgendwie so ein bisschen. Aber du rufst uns an zur Falle Internet. Ja, genau. Und zwar war das gerade total Zufall. Ich gucke eigentlich immer, also fast jeden Abend deine Sendung. Mhm. Machst du auch super, super toll. Vielen Dank. Und zwar war das gerade Zufall. Ich habe gerade Regeln geschrieben für Internet. Dass ich mir selber Regeln gestellt habe. Du hast dir selbst Regeln gestellt? Ja, deine Sendung hat gerade angefangen und dann war ich gerade dabei, Regeln für mich selbst zu schreiben. Was für Regeln? Also Regeln, da soll ich die gerade vorlesen, ich habe das gerade vor mir, weil ich gerade festgeworden bin. Was ist die Motivation zur Regel? Was ist die Motivation, diese Regeln zu formulieren? Ich möchte gesund werden, also ich bin psychisch krank. Ja. Und möchte ein normales Leben führen, ja. Heißt das, dass du online süchtig bist? Ja. Ach so, und deshalb hast du dir Regeln formuliert? Ja. Wir kommen gleich zu den Regeln. Beschreib mir doch erstmal so ein bisschen dein Leben, warum du online süchtig bist und wie sich das so bemerkbar gemacht hat und gezeigt hat. Also mit fünf Jahren habe ich meinen ersten Konsole bekommen. Und fünf dann Jahren schon? Ja. Und dann hat es immer weiterentwickelt, mit 11 dann meinen ersten Rechner und hat es weiterentwickelt, dann irgendwie mit 17 dann halt Internet dann habe ich bekommen, ja. Und dann hat es irgendwie so sich entwickelt. Ja, und wie viele Stunden am Tag in den letzten Jahren bist du so im Internet? 16, 17, 18 Stunden. 16, 17, 18 Stunden? Ja. Also über ganze Nacht, dann ganzen Tag. Aber was macht man auch sogar noch länger, dann bin ich irgendwie so, weiß ich nicht, 24 Stunden, 30 Stunden, ja. Das heißt, du hast auch nicht gearbeitet, oder? Nee, da war ich arbeitslos. Also nochmal die genaue Zahl. Seit wie vielen Jahren ist das jetzt so schlimm schon? Jetzt extrem hatte das irgendwie 5, 6, 7 Jahre. 6, 7 Jahre schon. Also du bist jetzt 27 und hast in den 7 Jahren auch überhaupt nicht gearbeitet. Jein, ich mache eine Therapie, eine Arbeitstherapie. Aber da ist auch drunter und drüber, ne? Wenn man eine Nacht durchgemacht hat, dann kann man auch nicht pennen, ne? Naja, dann würde ich sagen, nicht arbeiten und dann geht halt einfach gar nichts. Also 16, 17. Ich muss aber zusagen, dass ich psychisch krank bin, ich bin manisch depressiv, Persönlichkeitsstörung, Anpassungsstörung und Borderliner und so, ja. Also ich bin ziemlich heftig. Das ist ziemlich heftig, ja. Was machst du dann im Internet so viele Stunden am Tag? Was tust du? Was mache ich da? Chatten. Hab dann meistens dann ein paar Chatprogramme, so wo ich immer chatte, wo ich meine Freunde habe. Ja. Manche sind tagsüber auf, manche sind nachts wach. Weil die dann irgendwie tags arbeiten gehen, sind die irgendwie nachts wach. Dann, wenn er der Nacht dann pennen geht, dann kommt der Nächste. Ja. Irgendwie so um 3, 4 Uhr, dann sage ich auch immer guten Morgen oder so, obwohl ich dann immer noch wach bin, und so 14 Stunden oder so. Und diese vielen Stunden, was redet man denn so viele Stunden mit anderen Leuten, also chattet dann mit den Leuten, über was redet ihr? Meistens dann über meine Problemchen, die man so hat. Also ich habe ein Trauma auch und so und Also das sind keine Sexgeschichten, die da abgehen? Ja, nein. Eher nein, aber auch ab und zu. Teils, ich habe ein Trauma, was damit zu tun hat, ja. Mhm. Darf ich fragen, was das ist? Inzest in der Familie. Oh. Ja. Inzest in der Familie heißt konkret? Dass mein Vater mit meiner Schwester, ja. Sex hatte? Ja. Und das hast du mitbekommen? Ja, so 3, 4 Mal so habe ich es mitbekommen. Wie war halt dieser Flucht immer dann, also früher war es dann halt PC und jetzt ist es Internet. Mhm. Ich habe mich auch total abgeschottet von Außenwelt, von der Realität. Ich lebe nur noch für meinen Rechner. Ich kann sagen, das hört sich total blöd an, aber der Rechner ist irgendwie meine zweite Frau, ne? Mhm. So. Nochmal eine Frage zu der Inzestgeschichte in der Familie. Wie alt warst du bzw. deine Schwester, als das passiert ist? Also ich war ungefähr 15 und meine Schwester war 11. Also ich war 15, wo ich das erfahren habe, wo ich es mitbekommen habe. Mein Vater halt kam sogar zu mir hin und hat das sogar zu mir gesagt. Also du warst war nicht ganz heftig. Du warst nicht anwesend, du hast das nicht gesehen, sondern er hat es dir gesagt. Ich habe es dann auch gesehen, ja. Also ich habe es gesehen und habe es aber nicht verstanden und dann hat mein Vater mir es auch gesagt. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast es gesehen. Was ist da passiert genau? Ja, man hat es auf jeden Fall gesehen, ne? So wie man es halt. Also du warst in dem Zimmer anwesend, als dein Vater deine. Ich habe die Tür aufgemacht und habe das dann gesehen, ja. Und habe die Tür zugemacht. Bin dann sofort in mein Zimmer, habe ganz laute Musik gehört. Verstehe. Das war irgendwie morgens so, weil ich auf dem Samstag war oder so, auf jeden Fall war das dann irgendwie auch ganz prägend für mich dann auch. Mhm. Also ich weiß es immer noch irgendwie gerade so, ja. Ja. Jetzt hast du gerade so was ganz Heftiges gesagt. Das ist wie, das ist meine Frau für mich, das Internet. Ja. Also als Synonym für engste Beziehung. Ja. Das heißt, du hast sonst keinen Menschen um dich herum, mit dem du einen annähernd nahen Kontakt pflegst. Außer meine Therapeuten nicht, nein. Nee. Jetzt hast du das Gespräch gerade aufgemacht. Ich habe mir Regeln aufgeschrieben. Ja. Regeln, um von dem Internet wegzukommen. Ja. Von der Falle Internet wegzukommen. Mhm. Wie viele Regeln sind das? Ich habe, das sind eigentlich fünf ungefähr. Hm? Vier, fünf. Sind die lang formuliert? Sind die lange? Nein, ganz kurz eigentlich. Okay, dann lies doch mal vor. Okay, also der erste ist Internet erst ab 16 Uhr und wenn alle Aufgaben gemacht und Therapien besucht werden. Mhm. Zweitens, Internet ist kein Fluchtweg. Rede mit deinen Betreuern über deine Probleme. Mhm. Drittens, nur einmal in der Woche Sendung, sprich ich mache auch Radio. Ja? Mhm. Radio, Internet. Darf ich das natürlich nicht sagen, aber mhm. ja, darf da maximal 4 Stunden für mich selber in der Woche senden. Mhm. Dann die vierte ist dann ab 23.30 Uhr aus dem Chat gehen, also mhm. MSN aus, alles ausmachen, mhm. Aus dem Chat gehen. Und dann, ja, die fünfte ist eigentlich dann, diese Regeln gelten auch am Wochenenden. Ja. Erst gucken, ob man sich anderweitig beschäftigen kann. Ja. Und am besten dann mit meiner Betreuerin in der Woche darüber sprechen, ja. reden, was ich machen kann am Wochenende, bevor ich im Internet reingehe. Ja, hast du dir das ganz alleine so ausgedacht? Jetzt gerade, ja. Das war wirklich total Zufall. Das war. Das ist ja verrückt. Erstmal Kompliment für die Regeln. Ich finde diese Regeln Danke. Sehr, sehr, ja, ich finde sie wirklich sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn du sie eigeninitiativ formulierst, niemand anders hat sie dir hingelegt, damit du. Nein, ich habe es gerade geschrieben. Super. Das ist total, also, super. Ja, das ist wirklich perfekt, ist das. Diese Regeln sollen ab sofort gelten? Ab sofort. Ich habe noch hier in meinem Zimmer kein Internet, habe festgestellt, dass ich Internet doch brauche. Mhm. Aber ich habe mir dann, das ist dann irgendwie ganz komisch, man braucht es, aber man will es nicht. Ja, ja. Also ist dann so, ich hab sogar schon vor 4 Monaten das aufgehört zu rauchen und dann hab ich mir auch dann Regeln gemacht und das hat auch dann geholfen. Aber du hast ein Erfolgserlebnis schon gemacht, du hast aufgehört zu rauchen durch selbsternannte Regeln. Ja. Wie lange hast du geraucht vorher? 10 Jahre. 10 Jahre und hast es geschafft? Ja. Wie lange bist du jetzt rauchfrei? Jetzt 3 Monate ungefähr. Also, da höre ich raus, dass das ein Typ ist mit starkem Willen. Nicht so ganz. Naja, aber wie kam es denn dazu, dass du dir diese Regeln jetzt auferlegen möchtest? Wie kommt es dazu? Ich habe alles verloren, was ich in meinem Leben hatte. Also mhm. alles. Ich habe meine Familie verloren, ich habe alles verloren. Mhm. Ich wohne hier in der WG, aber lebe eigentlich für mich alleine. Ich lebe eigentlich nicht mehr so, wie ich eigentlich leben will. Mhm. Ich bin sogar schon Rentner mit 27 ja. und so kann ich einfach nicht leben. Ich ja. möchte normal leben. Ich glaube, ja, das ist natürlich eine wichtige Gedanken, die dem dann vorausgehen, bevor man solche Regeln aufschreibt. Wichtig finde ich, glaube ich, auch, Thomas, das habe ich vorhin ganz am Anfang dem Jürgen auch gesagt, dass man, dass auch du immer wieder oder vermehrt Kontakte in der realen Welt suchen solltest. Sogar einkaufen ist schwer. Ja, ja. Das heißt, das musst du alles üben. Ja. Aber du bist eine WG, das heißt, da sind Menschen in deiner Wohnung. Ja, aber die sind auch psychisch krank, das ist auch ganz schwer. Ach so, da hast du keine Hilfe, die dich so ins normale Leben mitziehen, das ist nicht der nicht Fall. Nicht so ganz. Mhm. Ja. Also, da hast du dir viel vorgenommen. Ja. Ja. Und die Therapeutin wird's freuen, wenn du der erzählst, dass du das jetzt so angehen möchtest. Ja. Ja. Ja. Mein Lieber, Thomas, dann wünsche ich dir wirklich viel, viel Erfolg. Ich finde das sehr gut, was du da gemacht hast und mhm. Versuche wirklich auch noch immer wieder rauszugehen ins reale Leben, bis du irgendwann so viel Spaß am wirklichen Leben hast, dass das Internet immer uninteressanter wird. Das Ziel ist das. Ja, danke. Also ich muss aber dazu sagen, man muss einen Willen haben. Also ohne Willen geht gar nichts. Ohne Willen geht gar nichts. Also das ist einfach so. Und immer positiv denken. Also ich habe natürlich auch meine Tage, wo ich dann negativ denke ja. und so, aber man muss nicht man darf nicht aufgeben. Ich glaube, man muss eine Einsicht haben und dann einen Willen. Ja. Ne? Das sind die Voraussetzungen. Ja, allein schon der Anruf ist ja schon eine Einsicht. Genau, genau, absolut. Also, ja. Ja. Und was ein irrer Zufall, dass du das gerade geschrieben hast. Also, ja, das ist wirklich total Zufall. Es war komisch irgendwie, ja. Thomas, dann sage ich toi, toi, toi und viel, viel Erfolg wünsche ich dir von ganzem Herzen. Okay, danke. Du machst eine super Sendung. Dankeschön, tschüss Thomas. Okay, ciao. Ja, tschüss. So ihr Lieben, jetzt reizt es mich doch, dass ich mal gerne hier nochmal reingucken möchte. Jetzt gehe ich mal auf die Seite, wo ich die anderen sehe, was die so schreiben. Ja. Also ich glaube, das bringt euch jetzt nicht so viel, wenn ich das hier vorlese. Egal. Also wir sind drin. Hier ist Edgar. Edgar ist 48. Guten Morgen, Edgar. Ja, hallo, Domian. Edgar. Ja, bei mir war das mit der Internetfalle mit einem Hund. Mit einem Hund? Ja, mit einem Hund hat's angefangen. Das ging also so, dass wir einen Hund im Internet gesucht haben, weil wir hatten schon mal vorher zwei und jetzt hatten wir dann eine Zeit lang keinen gehabt und dann haben wir gesagt, Mensch, das fehlt doch was, wir wollen doch wieder einen Hund haben. Und dann sind wir ins Internet gegangen, also mein Sohn macht ja sowas immer alles, und er hat dann eine Seite gefunden, wo er dann sagte, Mensch, hier gibt's drei Hunde. Und die kommen aber nicht aus Deutschland. Da habe ich gesagt, wieso, wo kommen die denn weg? Ja, er sagt, aus Kamerun. Da habe ich gesagt, wo weg sei, wo ist das denn? In Afrika, habe ich gesagt, ist das so? Ja, sagt er, das ist da hinten in Afrika. Naja, habe ich gesagt, gut, wenn die zu verschenken sind, ist das ja gar kein Problem. Was, wenn die zu verschenken sind? Ja, die waren zu verschenken. Die waren zu verschenken. Was für eine Hunderasse? Es waren, wie heißen die jetzt, Mensch? Es waren also sogar Rassetiere. Ja, also keine Mischlinge, sondern wirklich gute Tiere. Dir fällt die Rasse gerade nicht ein? Nein, mir fällt jetzt die Rasse nicht ein. Also ein großer Hund, wenn er ausgewachsen ist? Nee, klein. Wir suchen ja immer nur kleine Hunde. Wir wollen keine großen. Ah. Meine Frau hat Angst vor großen Hunden. Die machen kleine Hunde. So, und da waren jetzt Hunde angeboten aus Kamerun, die zu verschenken waren. Genau, und da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch toll. Ich sage, das schreibt doch mal hin und fragt doch mal, wie das da so vonstatten geht. Und dann hat mein Sohn hingeschrieben und sagte, ja, die würden also den Hund in so einen Transportkäfig tun, ab ins Flugzeug, die würden also alles bezahlen, den Flug und alles Mögliche. Und wäre ich ja schon sehr kritisch. Ja, ja, aber ich habe wer bezahlt denn einen Flug für einen Hund und das alles umsonst? Da stimmt doch was nicht. Ja, so weit hatten wir dann erst nicht gedacht. Die Freude war erstmal groß. Wir waren da irgendwie blauäugig. Glaube ich allerdings auch. Okay, ja, erzähl mal weiter. Da habe ich gesagt, na gut, dann okay, sage ich. Dann wollten sie mal uns, na, haben sehr nett geschrieben und wie toll die Hunde sind und sind erst Welpen noch. Die waren gerade mal 3-4 Monate alt und so. Und haben wir gesagt, ja gut, okay, dann haben wir natürlich unsere Adresse gegeben. Ja. Das ist natürlich gut, okay, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Also gut war es nicht. Ja. Muss man im Nachhinein sagen. Also. Ja, was ist denn dann passiert? Ja, dann haben sie geschrieben, dass nächsten Tag die Hunde, also nächsten Morgen die Hunde kommen würden. Wie? Nach einem Tag schon? Nach einem Tag, ja, per Flug und mit der Post würden die Hunde hier hinkommen. Ja. Naja, habe ich gesagt, gut. Dann haben wir erstmal die ganze Zeit nichts gehört und nächsten Tag auf einmal kriegten wir eine E-Mail aus England von einem englischen Flughafen, den es gar nicht gibt. Und die wollten 300 Euro von uns haben. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Habe ich gesagt, Kevin, sei, komm, wir schreiben jetzt zurück, dass das nicht ist. Also in Bezug auf die Hunde? In Bezug auf den Flug. Ja. Weil die saßen jetzt im England fest. Angeblich? Angeblich, genau. Ja. Und sollten nach Deutschland überführt werden, aber angeblich hätte aus Kamerun nur bis England bezahlt und von England hätten wir weiter bezahlen müssen. Und sie hatten auch den Flughafen geschrieben, den ich jetzt auch vergessen habe. Und dann sagt auf einmal mein Sohn, sagt er, das ist komisch, sagt er, ich habe noch nie in England von so einem Flughafen gehört. Sagt er, weißt du was, sagt er, Moment, dann ist er ins Internet gegangen und hat den Flughafen gesucht, den wir nie gefunden haben. Und dann ist er wieder zurück und hat dann hingeschrieben, dass wir die 300 Euro also nicht bezahlen. Ja. Und dann auf einmal kam dann wieder eine E-Mail und dann hätte sich da die Polizei gemeldet aus England. Ja. Und hatte dann geschrieben, ja, es gäbe Haftstrafe bis zu 3 Jahren und so einen ganzen Mist. Wie, die Polizei hat euch Haftstrafe angedroht? Ja, ja, wenn ihr das nicht bezahlt? Ja, die haben uns Haftstrafe angeboten. Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, sag ich, jetzt schreiben wir immer was ganz Tolles zurück. Da habe ich gesagt, weißt du was, sag ich, das kommt mir alles sehr komisch vor. Da habe ich gesagt, weißt du was, Kevin, schreib mal zurück. Wir drohen ihn jetzt mal Haftstrafen an. Mal gucken, was dann passiert. Alles auf Englisch? Dann, mein Sohn, der kann ja gut Englisch. Er hat das also dann auch zurückgeschrieben, dass wir ihm den Haftstrafen anbieten. Und dass wir die Polizei einschalten. Wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Ja, die Geschichte ist so ausgegangen, dass wir also dann im Internet recherchiert haben, haben also geschaut, ob da noch welche reingefallen sind. Wir haben also dann diese Internetseite eingegeben, wo es diese Hunde gibt. Mhm. Und haben dann eben halt auch gesehen, dass ganz, ganz viele Leute darauf reingefallen sind. Mhm. Wenn viele Leute bezahlt haben. Ja, wenn man bezahlt hat, bekam man denn dann Hunde? Oder? Nein. Also im Internet stand dann drin, wo wir recherchiert haben, dass also auch der Hund auch niemals wieder angekommen ist. Also ihr habt das Geld... wohl auch zu Polizei gegangen, die sagten, okay, hier, bis Kamerun ist nicht. Ja, also ihr habt nicht bezahlt. Gab es da noch irgendwelche Drohungen oder war denn Ruhe? Es war dann Ruhe, absolute Ruhe, dann kam gar nichts mehr. Naja, und dann hatten wir einen Hund gefunden. Das ist natürlich auch noch so eine lustige Geschichte. Die Sache ist jetzt beendet und dann habt ihr auch neu auf die Suche gemacht. Genau. Auch wieder im Internet. Auch wieder im Internet. Auch wieder im Internet. Ja. Aber diesmal war der Hund vorhanden. Wir haben den abgeholt. Ja. War also von wo? Städte weiter von uns. Ja, in Deutschland. In Deutschland, genau. Ja. Und die Frau sagte, ja, sie müssen den abgeben, weil sie wohl umziehen wollten. Da können sie keinen Hund mehr halten. Da haben wir gesagt, naja gut, den nehmen wir dann. War ein kleiner Süßer. Der war 9 Monate alt. Mhm. Richtig toll haben wir den gefunden, haben wir gesagt, gut, nehmen wir mit. Mhm. Sagte sie, ja, wegen das Spielzeug und so und so Sachen, 50 Euro wollte sie haben. Haben wir gesagt, gut, 50 Euro kann man geben. Mhm. Haben dann den Hund eingepackt, den Zug und sind schön nach Hause. Und einen Tag später haben wir gemerkt, irgendwie stimmte was nicht mit dem Hund, weil er wurde aggressiv. Der Kleine. Wie der war. Ja, ja. Sowas von aggressiv, der ließ uns gar nicht mehr an sich ran. Ach. Ja, es ging nichts mehr. Mein Sohn durfte nur noch an ihn ran. Ja. Wenn ich ins Wohnzimmer kam, er hat sofort voll losgetönt. Meine Schwiegermutter, die durfte sich überhaupt nicht bewegen, wenn wir bei ihr waren. Ja. Der hat voll... Also sowas von einem aggressiven Hund habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was ist denn aus diesem Hund geworden? Was habt ihr gemacht? Wir haben ihn ins Tierheim gebracht. Ach, also zweimal reingefallen quasi. Zweimal reingefallen. Und da hat man uns dann gesagt, lieber Herr Mielens, bitte keine Hunde mehr aus dem Internet. Finde ich allerdings auch. Fast nur Betrüger. Finde ich allerdings auch, ja. Und wenn man ein Tier kauft, dass man sich... Dann, ja, ich habe gedacht, naja, aus dem Tierheim, wir haben uns da auch erkundigt, und wo ich dann gehört habe, so 200 Euro für einen Hund, habe ich gedacht, naja, die sollten doch eigentlich froh sein, dass wir so werden. Ja, ja. Andererseits, okay, aber die haben auch Kosten gehabt. Interessant ist ja, dass man für die eigene Gier oder den Geiz bestraft wird. Stimmt. In solchen Aktionen. Ne? Man will dann immer noch mehr und noch billiger und dann kriegt man es irgendwie volle Kanne zurückgezahlt und muss es ausbaden. Ja, richtig. Im ersten Fall zum Glück ist nichts passiert. Im zweiten Fall sind wir 50 Euro los gewesen. Wir haben uns dann auch nochmal an der Polizei gewendet. Ja gut, da konnte man nichts machen. Ja. Man kann nichts machen. Ja. Also, jetzt seid ihr aber in der Familie hoffentlich sehr viel schlauer geworden. Ja, das sind wir. Das ist auch ungelost. Aber Edgar, ich muss doch mal sagen, diese erste Geschichte, da hätten bei mir aber sämtliche Glocken, Warnglocken geläutet und gebimmelt, Hund zu verschenken aus Kamerun. Naja, waren drei schöne Bilder drin, ja. Sahen süß aus, ja. Da habe ich gedacht, boah, das sieht doch toll, meine Frau war auch voll begeistert. Da habt ihr gesagt, und den nehmen wir. Da haben wir gesagt, gut, den nehmen wir, der ist toll, der sieht doch richtig niedlich aus. So, und jetzt, bis dato war ja auch alles dann so weit in Ordnung. Jetzt habt ihr aber einen Hund. Nein, wir haben leider jetzt uns immer noch keinen Hund. Dann geht er mal ins Tierheim. Da gibt es so viele arme, nette Tiere, die freuen sich wie Bolle, wenn sie ein schönes Zuhause finden. Das oder stimmt. Guck im WDR, samstags ist das, glaube ich, das diese... Das gucken wir immer, sonntags kommt das. Glaub, sonntags, genau. Sonntag. Tolle Sendung, genau. Wo man wirklich sehr, sehr schöne Tiere dann adoptieren kann. Richtig. So, ich danke für deinen Anruf und schönen Gruß an deine Familie. Mach ich. Edgar, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Falle Internet. Ich möchte gerne mit euch reden über eure eher schlechten Erfahrungen, die ihr im Internet gesammelt habt oder mit dem Internet gemacht habt. 0800 220 5050. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Sebastian. Der ist 29. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, servus. Hi. Hi. Ja, erzähl du mal. Ja, also die Geschichte ist auf der einen Seite eine sehr schöne, weil das Internet als solches ja auch eine praktische Sache sein kann, in meinem Fall aber dann eher etwas Negatives. Es geht darum, dass ich durch das Internet 5 meiner Jobs verloren habe. Fünf? Und zwar, ja, Ich bin freiberuflich oder war freiberuflich gewesen. Ja, als was? Ja, als was? Im Entertainment-Bereich. Also alles, was auf der Bühne passiert, alles, was hinter der Bühne passiert. Also Technikbereich, oder? Ich habe angefangen, im Technikbereich zu arbeiten. Richtig, ja. Habe mich dann über die Zeit nach oben gearbeitet, habe für 3,5 Jahre lang Erlebnisgastronomie gemacht. Mhm. Da wurde dann eine Stelle frei und wie das halt so ist, dann arbeitet man sich nach oben, hab ein paar Weiterbildungen gemacht, hab eine Schauspielausbildung gemacht. Achso, du hast dann auch selbst auf der Bühne gestanden? Ja. Achso. Mhm. Das war eine relativ komische Geschichte. Ich habe eine Zeit lang im Theater gearbeitet und dann wurden über kurzer Zeit da zwei Schauspieler krank. Das war ein sehr, sehr kleines Theater und da habe ich gesagt, ja komm hier, ich mach das dann mal eben und lerne mal ein bisschen Text. Und so hat das Ganze irgendwie angefangen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Und dann habe ich mir gedacht, mach das halt vernünftig. So, fünf deswegen, Jobs verloren. Genau. Habe dann dadurch, dass ich im Teil freiberuflich gearbeitet habe, da verschiedene Firmen gehabt, wo ich im Teil meine Brötchen verdient habe mit. Und wenn man dann hingegangen ist und meinen Namen, im Internet gegoogelt hat, dann ist man auf die verschiedenen Seiten gekommen. Da sind dann eben halt Fotos und dann steht da drin, was ich halt so mache und was ich gemacht habe, etc. Und da gab es dann jemanden, der das auch gemacht hat. Ein ehemaliger Bekannter von mir, den ich 2003 kennengelernt habe. Mhm. Damals haben wir zusammen als Techniker noch gearbeitet. Mhm. Und ich bin dann 5 Jahre später wieder mit ihm zusammen gestoßen bei der gleichen Firma. Allerdings, salopp 3 Etagen höher als er. Mhm. Und was hat er denn jetzt konkret gemacht, dass du 5 Jobs verloren hast? Das habe ich noch nicht verstanden. Der ist hingegangen und hat meinen Namen gegoogelt, ist dann über meinen Namen an die Firmen gekommen und hat den Firmen eine Mail geschrieben unter falschem Namen. Ja. Und hat geschrieben, dass meine sämtlichen Zeugnisse und mein Lebenslauf alles gefälscht ist und dass das alles nicht stimmt. Sie möchten das doch bitte überprüfen. Ja. Und sowas wäre für eine Firma nicht tragbar. Warum hat der das gemacht? Der muss ja dann irgendwie einen Hass und Zorn auf dich haben. Warum er es genau gemacht hat, weiß ich nicht. Wir haben danach nie wieder gesprochen. Aber ich kann mir halt vorstellen, er hat mich 2003 schon nicht gemocht. Und konkret dann, weißt du es nicht, was dahinter nein, ist? Nein, konkret weiß ich nicht. Aber woher weißt du denn konkret, dass er das war? Diese ganze Geschichte ging so, ich hab eine Vermutung gehabt. So. Und diese Vermutung hat mir aber letztendlich unterm Strich ja nicht weitergeholfen. Also bin ich zum Anwalt gegangen, habe gesagt, pass mal auf, das und das ist passiert. Mhm. Was können wir machen? Mhm. Und er hat gesagt, wir werden die Staatsanwaltschaft einschalten, weil die eben halt da die Möglichkeit haben, dann über die IP-Adresse und so das herauszufinden, Computer das war. Ja. Und dann ging es halt zur Staatsanwaltschaft. Kurzerhand wusste ich dann tatsächlich, dass er das ist. Hast du Anzeige erstattet? Ja. Ja. Und was ist daraus geworden? Gar nichts. Also de facto heißt das, dass dieser Mann aufgrund einer für uns nicht nachvollziehbaren Antipathie gegen dich dich schlecht gemacht hat bei anderen Leuten, indem er sich ausgegeben hat als dich. Nee, der hat irgendeinen Namen erfunden. Achso, genau. Mhm. Genau. Und hat dann, also insgesamt waren es sogar 6 Firmen. 5 haben mir leider nicht die Chance gegeben, zu beweisen, dass es eine Lüge ist. Mhm. Bei der 6. Firma musste ich dann quer durch Deutschland fahren mit den Originalzeugnissen, wurde dann da zum Vier-Augen-Gespräch gebeten und musste dann da meine Sachen vorlegen, um dann eben halt zu beweisen, pass mal auf hier, das sind die Originalzeugnisse und das stimmt alles. Welche Konsequenzen hast du jetzt aus dieser Geschichte gezogen? Naja, auf der einen Seite ist wie gesagt, das Internet sicherlich eine nützliche Einrichtung. Andererseits dadurch, dass jeder Otto-Normalverbraucher die Möglichkeit hat, mit sämtlichen Menschen auf dieser Welt Kontakt aufzunehmen. Welche Konsequenzen hast du aus dieser Sache gezogen? Für dich? Das ist eine gute Frage. Gerade in meinem Beruf, auf der einen Seite ist man so ein bisschen darauf angewiesen, auf der einen Seite möchte man dann doch ganz gerne seinen Namen da irgendwie löschen, damit solche Dinge halt nicht wieder passieren. Aber er ist noch im Netz? Noch ja. Ja. Was machst du jetzt konkret zurzeit? Ich versuche wieder Jobs zu bekommen. Teilweise ist es sogar, das hat einen sehr, sehr langen Rattenschwanz nach sich gezogen. Teilweise habe ich mich bei Firmen beworben, wo ich vorher gar nichts mit zu tun hatte, die mir dann aber zurückgeschrieben haben, ich verstehe es auch nicht, du hast immer Firmen. Am Anfang hast du gesagt, du arbeitest im Entertainment-Bereich. Da sehe ich dich als Conferencier, als Schauspieler und in der Richtung. Wieso Firmen? Ja, es sind halt mehrere, für die ich arbeite, dadurch, dass ich ja freiberuflich war. Ja. Und dann arbeite ich für die Firma und für die Firma, stelle dann ganz normal halt meine Rechnung und kriege da halt mein Geld für. Okay. Gut, Sebastian. Also dann hoffen wir, dass das nicht normal passiert und dass dieser Mann, na, der wird es nicht wieder machen. Der hat jetzt einen Schuss vom Buch gekriegt, nachdem das rausgekommen ist. Ja. Da bin ich ziemlich sicher. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. Wir haben mittlerweile schon 825 Follower, lese ich gerade hier bei Twitter. So soll es sein, da freuen wir uns sehr drüber. Nicole, 32, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Nicole. Du hast dich zum Thema auch gemeldet, warum? Ja, ich habe mich gemeldet, weil mein Ex-Freund mich, nachdem ich mich von ihm getrennt habe wegen verschiedenen Dingen, hat dann gemeint, er müsste mich doch aus Rache im Internet als Hobbyhure anbieten. Ach, ja, also komplett mit E-Mail-Adresse, meinem Namen, Festnetznummer, Handynummer, irgendwelchen Vorlieben, die zwar seine sind, aber die ich eigentlich nie wollte. Auch mit Bildern? Das war das Einzige, was er nicht gemacht hat. Na, Gott sei Dank. Aber das mit den persönlichen Daten hat mir eigentlich schon gereicht. Ja. Was hatte das denn zur Folge, als er das angeboten hatte? Bei dir hat's geklingelt und das E-Mail-Fach quoll über, oder? Ja. Ich wurde in einer Tour angeschrieben, angerufen und ich kam auch erst darauf, wo das überhaupt ist, nachdem ich dann jemanden mal gefragt habe, wo er das überhaupt her hat. Hm. Und der war dann so nett, mir das dann zu sagen, Gott sei Dank. Ja, und... Also er hat das auf irgendeinem Portal veröffentlicht? Ja. Ja. Und ich habe dann ihm eine SMS geschrieben gehabt, wenn das Profil nicht sofort gelöscht wäre, dann wäre ich dann montags, weil das war auf dem Samstag, bei der Polizei, und wenn dann seine IP bei rauskäme, der Gnade ihm Gott. Keine Minute später war dieses Profil gelöscht. Und ich habe das zwar jetzt auch zur Polizei noch gegeben, ja, aber da passiert ja nichts. Ja. Da passiert nichts. Und ich meine, wenn ihr dann einem entgegenkommt, weil man in einem Ort wohnt und einer noch angrenzt und sowas, das kann einen wahnsinnig machen. Der hat ja den Namen auch dort veröffentlicht. Ja, hat er. Also deinen richtigen Namen, ne? Mhm. Bist du denn von irgendwelchen Menschen so aus deinem Umfeld darauf angesprochen worden? Ich habe vor ein paar Wochen einmal gehört, dass darüber gesprochen wurde. Also das war schon zwar in einem Nachbarort, aber das ist ja egal. Ist egal. Wie lange war das denn öffentlich? Ich denke so ein, zwei Tage. Ja. Das kann nicht lange gewesen sein. Geht dann ja noch. Ja gut, aber... Und die Gefahr, dass das nun gerade der Bäcker von dem an genau da gelesen hat, ist ja auch nicht so ganz groß. Und es ist wieder gelöscht. Also, ich würde mal sagen, mit dem blauen Auge davongekommen, ne? Ja gut, aber es wird jetzt, vor ein paar Wochen wurde in einem Nachbarort darüber gesprochen. Ja, ja klar, ja. Auch ja, mit meinem Namen. Und ich will es gar nicht. Ja, ich will es gar nicht kleinreden. Ich sag nur, ich guck mal die positiven Seiten, zum Beispiel, dass er nicht dich noch mit dem Konterfei im Gesicht veröffentlicht hat. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Das wäre ein Drama. Hast du denn mit ihm noch mal telefoniert oder dich unterhalten danach oder ihn getroffen? Ich wollte, weil ich ja was aus ihm rauskriegen wollte. Ja? Aber nein, er sperrt sich dagegen. Er reagiert da gar nicht drauf, weil er wahrscheinlich selber Angst hat, dann was Falsches zu sagen oder so. Keine Ahnung. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen gewesen? Hallo? Über 10 Jahre. 10 Jahre? Das ist aber ein unschöner und unappetitlicher Schluss dann, ne, eurer Verbindung. Ja. Mann. Ja, Nicole. Hoffentlich ist es gut gegangen. Ich glaube, ja, das wird jetzt in der Versenkung verschwinden. Dennoch kann ich verstehen, dass du dich natürlich wahnsinnig ärgerst und dich auch schämst, wenn dich dann doch jemand drauf anspricht. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss, Nicole. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Ochs. Morgen Freitagnacht, wie immer donnerstags. Und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. www.fernsehen.de. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr getwittert habt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.